Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie zu unserem ersten Lektüreabend mit Rainer Müller begrüßen zu können. Ich finde es eine wunderbare Sache, die wir fortsetzen wollen in der Tradition, einer großen deutschen Tradition, dass große Autoren die Texte anderer großen Autoren lesen, dass wir Lesung als eine hohe Kunstform miterleben können, so wie wir es selten haben. Mit Müller haben wir das. Ich weiß, dass aus Anlass, Sie erlauben mir, dass ich nicht das blöde Wort aktuell benutze, also dass aus Anlass anderes vielleicht heute Abend erwartet wurde. Auch, dass einige Journalisten da sind, in der Hoffnung, dass anderes besprochen werden könnte. Wir haben auch darüber mal nachgedacht. Rainer Müller hatte einen Moment die Idee, ob er nicht seine Stasi-Akte verlesen könnte. Deswegen haben wir die gestern bei der Rauchbehörde angefordert. Es gibt da keine. Insofern müssen Sie enttäuscht werden. Oder wir können beglückt werden, Besseres zu hören. In diesem Zusammenhang möchte ich, bevor ich wirklich den Rainer lesen lasse, einen Text verlesen, den ich für einen der schönsten, der über Kafka einmal geschrieben wurde. Also, und komischerweise ist dieser Text auch von Rainer Müller. Danach möchte ich nichts lesen, der liest besser. Das ist ein fiktiver Bittbrief an die Direktion einer Prager Versicherungsgesellschaft. Franz Kafka hat Sprache früher als Gefängnis erfahren. Jetzt versucht er, die Wärter zu täuschen, indem er das Gefängnis umbaut. Er tut es mit Sprachlist und Tücke. Er schreibt Fallgruben und Hinterhalte. Es wird eine Zeit brauchen, bis die Architektur seiner Texte als auch von anderen bewohnbar erkannt wird. Ein Stipendium könnte ihm helfen, diese Zeit mit Arbeit zu verbringen, statt mit dem Versuch, sich sonst wie über Wasser zu halten, für den er nicht gut ausgerüstet ist. Ich muss zugestehen, dass ich eine kleine Fälschung gemacht habe. Der Brief ist nicht ein fiktiver Brief an die Direktion einer Versicherungsgesellschaft in Prag, sondern tatsächlich ein Brief Rainer Müllers an das ehemalige Kulturministerium der DDR. Der Name ist nicht Franz Kafka, sondern ein Autor. Sie werden vermutlich diesen Brief demnächst von diesem Autor selbst an die Presse gegeben, als angeblichen Denunziationsbeweis Müllers kennenlernen. Ich bin froh, einen Freund zu haben, der über andere ganz gleich, wie Sie denken, solche Briefe geschrieben hat und sich anderen gegenüber so verhielt. Ich bin für heute Abend froh, dass wir es einer Zeit verdanken, dass Kafka erneut schärfer und vielleicht besser gehört werden kann. Bitte ein. Das Stadtwappen. Anfangs war beim babylonischen Turmbau alles in leidlicher Ordnung. Ja, die Ordnung war vielleicht zu groß. Man dachte zu sehr an Wegweiser, Dolmetscher, Arbeiterunterkünfte und Verbindungswege. So als habe man Jahrhunderte freier Arbeitsmöglichkeit vor sich. Die damals herrschende Meinung ging sogar dahin, man könne gar nicht langsam genug bauen. Man musste diese Meinung gar nicht sehr übertreiben und konnte überhaupt davor zurückschrecken, die Fundamente zu legen. Man argumentierte nämlich so: Das Wesentliche des ganzen Unternehmens ist der Gedanke, einen bis in den Himmel reichenden Turm zu bauen. Neben diesem Gedanken ist alles andere nebensächlich. Der Gedanke, einmal in seiner Größe gefasst, kann nicht mehr verschwinden. Solange es Menschen gibt, wird auch der starke Wunsch da sein, den Turm zu Ende zu bauen. In dieser Hinsicht aber muss man wegen der Zukunft keine Sorgen haben. Im Gegenteil, das Wissen der Menschheit steigert sich, die Baukunst hat Fortschritte gemacht und wird weitere Fortschritte machen. Eine Arbeit, zu der wir ein Jahr brauchen, wird in 100 Jahren, vielleicht in einem halben Jahr geleistet werden.